hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann na na Nachrichten. Ballermann na na Nachrichten. Die beste Idee im Ukraine-Konflikt, die hatte Agrarminister Christian Schmidt. Dem Friedensprozess helfen wir am besten, wenn wir im Westen fleißig Äpfel essen. Wir sind der Äpfelchor, schalalala. Wir essen jeden Äpfel vor, schalalala. Äpfel machen Putin klein, schalalala. Ein Biss und der Krieg, der ist vorbei. Bye bye, Deutschland! In Sachsen geht nicht mal die Hälfte von den Wählern wählen. Einigkeit und Recht gleichgültig. Der Lokführerstreik tut die Pendler quälen. Es fährt kein Zug nach irgendwo. Deshalb schicken wir Waffen an die Kurden. Viel Spaß, Exportmeister, bin nur die BRD. Exportmeister, bin nur die BRD. Aber wer ist, kommen Flüchtlinge hierher? Ballermann, na na na Nachrichten. Ballermann, na na na Nachrichten. Mehr Spaß, einfach SWR3.